In den folgenden 20 Minuten versucht Eike Christian Hirsch, Ihnen zwei neuere Forschungsergebnisse vorzustellen, die beide Antwort geben auf die Titelfrage der Sendung »Wie ist der menschliche Geist entstanden?« Bei der Antwort darauf steht nicht zuletzt der Stolz des Menschen auf dem Spiel, mehr zu sein als ein Stück Natur. Wie entstehen unsere Gedanken und Gefühle? Nun, sie entstehen wohl im Gehirn. Aber kann man das verstehen? Reicht unser Verstand aus, sich selbst zu begreifen? Noch vor etwa 25 Jahren war es wissenschaftliche Meinung, es müsse für immer ein Rätsel bleiben, wie sich im Gehirn unsere Gedanken und unsere Gefühle, man kann auch sagen, Geist und Seele bilden. Der Göttinger Physiologe Rhein schrieb damals, diese Frage übersteige unsere Denkmöglichkeiten. Auch wenn ein Engel herniedersteige und uns die Lösung brächte, würden wir ihn nicht verstehen. Es gibt allerdings auch ganz andere Ansichten, gerade auch von Naturwissenschaftlern, die hier gar kein Problem erkennen können. Vor ein paar Wochen sagte mir ein bekannter Mediziner etwa dies: Der Geist ist doch nur eine Einbildung. In Wirklichkeit funktionieren wir doch nach den Gesetzen der Physik und Chemie wie ein Automat. Das Gehirn arbeitet doch im Prinzip nicht anders als ein großer Computer. Mir scheint, dass beide Ansichten heute überholt sind, seit eine noch junge Forschungsrichtung, die Neurowissenschaft, ein anderes Bild von unserem Geist entworfen hat. Eines der Ergebnisse ist, dass unser Geist sehr wohl in der Lage ist, sich selbst zu verstehen. Ein anderes Ergebnis ist, dass das menschliche Gehirn überhaupt nicht mit einem Computer zu vergleichen ist. Dieser Vergleich verbietet sich allein schon, weil unser Gehirn viel komplizierter ist als alle Computer auf der Welt zusammen. Das menschliche Gehirn enthält etwa 15 Milliarden Nervenzellen. Jede Nervenzelle verhält sich wie ein lebendiges Wesen und ist in der Lage, mit Zehntausenden von anderen Zellen in Verbindung zu treten, vielleicht sogar mit allen Milliarden anderen Zellen. Um sich von diesem leistungsfähigen Organismus eine Vorstellung zu machen, können wir ihn mit der ganzen Menschheit und ihren technischen Kommunikationswegen vergleichen. Ein Gehirn enthält etwa viermal so viele Zellen, wie es Menschen auf der Erde gibt. Und alle Telefonapparate, Computer und Massenmedien würden nicht ausreichen, um anschaulich zu machen, wie gut sich diese Zellen untereinander verständigen können. In jeder Stunde werden im Gehirn etwa 30 Billionen Signale weitergegeben. Das sind 30 Millionen Millionen. Es ist wirklich unvorstellbar. Und doch hat die Neurowissenschaft die Arbeitsweise des Gehirns im Prinzip entschlüsseln können. Dabei steht einiges für unsere Weltanschauung auf dem Spiel. Viele Menschen sind ja stolz darauf, dass der menschliche Geist über der Natur steht. Vielleicht wollen sie gar nicht, dass der Geist verstehbar wird und sich als ein Produkt des Gehirns erklären lässt. Andere Menschen, wie der Mediziner, den ich zitiert habe, wollen sich damit abfinden, dass Begriffe wie Seele oder Willensfreiheit Unsinn seien, weil wir in Wirklichkeit wie eine automatische Maschine funktionierten. Im Gegensatz zu diesen beiden Anschauungen meint die Neurowissenschaft zeigen zu können, dass Geist und Seele zwar die höchsten Formen der Materie sind, wobei man aber hinzufügen muss, der Begriff der Materie hat sich gründlich gewandelt, denn die Materie ist zugleich Geist. Ich folge der Darstellung des Gehirns, die der Neurowissenschaftler Helmut Benesch in seinem Buch »Der Ursprung des Geistes« gegeben hat. Er kommt gleich auf die Frage zu sprechen, die uns hier auch beschäftigt, nämlich wie Geistiges aus Materiellem entstehen kann. Und er gibt die Antwort: »Der Ursprung des Geistes liegt vor der Entstehung des Geistes.« Damit will er sagen, dass schon in der einzelnen Nervenzelle des Gehirns das Geistige angelegt ist. Der Ursprung des Geistes findet sich also schon auf dieser untersten Stufe des Gehirns und seiner Organisation. Auch Helmut Benesch liebt den Vergleich mit dem Computer, weil sich daran zeigen lässt, dass das Gehirn schon auf seiner untersten Stufe eben ganz anders arbeitet, als es eine tote Mechanik tut. Zwei Unterschiede fallen besonders auf. Es gibt im Gehirn keine zusammenhängenden Leitungen, also keine festgelegten Schaltwege. Keine Gehirnzelle ist mit einer anderen fest verbunden. Sie alle sind darin selbstständig, dass sie spontan mit ihren Nachbarzellen eine schnelle Verbindung schalten können. Dadurch ergeben sich immer wieder andere, spontan geschaltete Wege, immer andere figürliche Muster. Man könnte denken, diese umständliche Wegstrecke für Signale sei ein Nachteil. Aber die Vorteile überwiegen. Die Schaltmuster sind unendlich veränderbar und sie machen jede Verbindung von einer Zelle zur anderen möglich. Und nur durch diese Vielfalt und Freiheit ist es möglich, dass sich aus diesen Schaltmustern unser Denken entwickelt. Eine zweite auffallende Eigenart der Zellen des Gehirns besteht darin, dass sie für ihre kleinen Stromstöße sich den elektrischen Strom selbst machen, jede Zelle für sich. Es gibt also im Gehirn nicht die zentrale Stromversorgung, die man von Maschinen und Computern kennt. Das wirkt wiederum sehr umständlich, hat aber den Vorteil, dass die Zellen autonom sind in der Art, wie sie ihre elektrischen Impulse weitergeben. Sie feuern ihre kleinen Signale in einem wechselnden Rhythmus. Aus diesen rhythmischen Mustern entstehen im Gehirn unsere Gefühle. Auch sie sind in der einzelnen Zelle schon angelegt. Die Gehirnzellen können also in zweifacher Hinsicht Muster bilden, die figürlichen Muster der Schaltwege und die rhythmischen Muster der Signalgebung. Diese Muster, das hat die Neurowissenschaft herausgefunden, sind sozusagen der Übergang vom Materiellen zum Geistigen. Die lebendigen Zellen bringen diese Muster hervor und diese Muster sind zugleich die Grundlage für unser Denken und unsere Gefühle. Das Wort Muster ist damit zu einem Schlüsselbegriff vieler Wissenschaften geworden. Es ist zugleich das lange gesuchte Verbindungsstück zwischen Materie und Geist, wodurch Materie und Geist letztlich eins werden. Helmut Benisch schreibt: Es gibt keine nur materielle Materie. Bereits in den kleinsten Einheiten ist etwas enthalten, aus dem Geist sich formiert, nämlich Musterbildung. Und ich glaube, man kann mit gutem Grund hinzufügen, Materie ist immer schon Muster, schon im Aufbau des Atoms. Auch das Leben entstand auf der Erde, indem die Materie immer neue Muster formte. So ist es kein Wunder, dass auch die nächsthöhere Organisationsstufe der Materie, der Geist des Menschen, auf Musterbildung beruht. Halten wir einen Augenblick inne und betrachten wir das Ergebnis. Wie verändert es unser Weltbild und unsere Selbsteinschätzung? Mir scheint, der Mensch wird jetzt viel deutlicher als ein Teil der Natur erkennbar. Er ist nur die letzte Ausprägung, zu der sich die Materie in Jahrmilliarden entfaltet hat. Und er bleibt damit ein Teil der Natur. Der Geist des Menschen ist nichts im Prinzip Neues in dieser Entwicklung. Er ist aus Vorstufen gewachsen und er bleibt eine Leistung, eine Form der Materie. Diese Materie aber erscheint wunderbarer als je. Ist sie es doch, die die gewaltigen Möglichkeiten von Anfang an in sich barg, zunächst das Weltall zu bilden, dann das Leben entstehen zu lassen und schließlich die Muster und Organisationsformen hervorzubringen, die wir unseren Geist nennen. Man kann den gleichen Gedanken noch etwas anders ausdrücken. Bis in unser Jahrhundert hinein schien die Sache klar. Der menschliche Geist war ein reines Wunder. Wir kannten ihn und seine Leistungen gut und hatten Grund, ihn zu bewundern. Die Materie aber kannten wir nicht. Wir dachten dabei an einen Holzklotz. Was sollte schon damit los sein? Aber so ist es ja nicht. In unserem Jahrhundert haben wir durch die Atomforschung erkennen können, wie unbegreiflich kompliziert bis zur Unanschaulichkeit die Materie gebaut ist. Ihr Aufbau scheint ein geistiges Produkt zu sein. Die Materie erweist sich als geistig. Umgekehrt aber verliert der menschliche Geist etwas von seiner Sonderstellung. Er zeigt sich als eine Ausprägung der sich entfaltenden Materie. Man kann noch einen Schritt weiter gehen, wenn man fragt, ist der menschliche Geist eigentlich das Höchste, sozusagen die Krone der Schöpfung? Mir kommen da Zweifel. Es scheint mir möglich, dass der Aufbau der Materie die größere geistige Leistung ist, das größere Wunder. Denn steckt nicht alles Weitere schon in diesem Anfang? Der menschliche Geist ist ja nicht einmal fähig, diesen Anfang ganz zu verstehen. Ich möchte jetzt gern noch ein anderes Forschungsgebiet nennen, das uns zu ganz ähnlichen Überlegungen veranlassen kann. Wieder sind Biologen an diesen Forschungen beteiligt und wieder geht es um die richtige Zuordnung von Materie und Geist. Ich meine die Erkenntnistheorie und ihre Umdeutung durch einige heutige Biologen. Um das Neue zu verstehen, muss man die alte Anschauung kennen. Darum beginne ich mit der Streitfrage, an der sich die Erkenntnistheorie schon immer entzündet hat. Es ist die Frage, wie es eigentlich kommt, dass die Mathematik, die wir im Kopf haben, so gut auf die Vorgänge der Natur passt, dass man erstaunt feststellen muss, unsere Mathematik ist die Grundlage der Naturgesetze. Die Natur gehorcht unserer Mathematik, unserer Logik, unserem Verstand. Vielleicht ist Ihnen, verehrte Hörer, diese Fragestellung neu. Ich glaube, dass man sie nur begreifen kann, wenn man wirklich darüber staunen kann, dass unser Geist und das Geschehen in der Natur übereinstimmen. Wenn man einmal darüber nachdenkt, dass es hier eine völlige Übereinstimmung gibt, dann muss man staunen. Und Staunen ist ja bekanntlich der Anfang aller Philosophie. Die Philosophen haben das Rätsel dieser Übereinstimmung von unserem Geist und dem Verhalten der Natur sehr verschieden zu lösen versucht. Eine naheliegende Lösung schlugen englische Philosophen des 18. Jahrhunderts vor. Sie sagten etwa, jedes kleine Kind lerne eben seine Logik und seine Mathematik durch die Beobachtung der Natur. Der Mensch passt sich der Natur an. Nein, umgekehrt, sagte der deutsche Philosoph Immanuel Kant. Von der Natur kann der Mensch die Grundlagen seines Verstandes nicht gelernt haben. Diese Grundlagen müssen angeboren sein. Denn, und das ist der entscheidende Gedanke Kants, von der Natur kann man nur etwas lernen, wenn man schon Verstand hat. Jeder Säugling muss schon die Bedingungen dafür mitbringen, seine Umwelt erfahren zu können. Aus diesem Gedanken hat Kant seine ganze Erkenntnistheorie entwickelt. Sie ist natürlich sehr kompliziert, aber uns muss hier nur das Ergebnis interessieren. Kant glaubte zeigen zu können, dass der menschliche Geist es ist, der der Natur die Gesetze vorschreibt. Damit wurde der Mensch zum Herrn über die Natur. Nicht die Natur war geordnet, die Ordnung herrschte vielmehr im Kopf des Menschen, der durch seinen Verstand der Natur Ordnung gab. Schon Kant hat gesehen, dass der Mensch durch diese Theorie stark aufgewertet wurde. Er hat seine Anschauung als eine Art Gegenstück zur Lehre des Kopernikus verstanden. Kopernikus hatte ja den Menschen aus dem Mittelpunkt des Weltalls entfernt und damit entthront. Kant setzte den Menschen wieder in den Mittelpunkt der Weltbetrachtung ein. Nach neuesten Erkenntnissen der Biologie ist es nun wieder anders. Der neue Kopernikus, der uns abermals aus dem Mittelpunkt wirft, heißt Konrad Lorenz. Er ist zwar ein Verhaltensforscher, aber gerade darum war ihm der Gedanke verdächtig, der Mensch solle mit seinem Geist die Natur formen. In den 40er Jahren hat Konrad Lorenz seine Zweifel an der Theorie Kants damit begründet, dass er sagte, der Körper der Tiere und des Menschen ist eine einzige Anpassung an seine Umwelt. Warum sollte der menschliche Geist nicht auch so zu verstehen sein, dass er sich in Jahrmillionen seiner Umwelt angepasst hat? Konrad Lorenz sagte es etwa so: Der Huf des Pferdes passt schon vor seiner Geburt auf den Steppenboden, die Flosse des Fisches ins Wasser. Und aus den gleichen Gründen passt der Verstand, mit dem wir geboren werden, auf die Außenwelt. Diese Vermutung von Konrad Lorenz hat sich bewährt. Der Wiener Biologe Rupert Riedel hat in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht, in dem diese Ansicht vom Ursprung unserer geistigen Fähigkeiten untersucht und bestätigt wird. Das Buch heißt Biologie der Erkenntnis und beschreibt, wie der Untertitel sagt, die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Vernunft. Gewiss hatte Immanuel Kant recht, wenn er sagte, schon der Säugling besitze den Verstand, der nötig sei, um die Welt zu verstehen. Aber diesen Verstand hat er nicht von Ewigkeit, sondern er ist das Erbe unserer Vorfahren aus vielen Millionen Jahren. Diese Vorfahren haben Stück für Stück von der Natur gelernt, wie sie verstanden werden kann. Unser Verstand spiegelt nur die Ordnung, die in der Natur schon immer herrscht. Der menschliche Geist, von Kant und den anderen Idealisten zum Gesetzgeber erhoben, ist damit als Lehrling erwiesen, den die Natur in unendlichen Zeiträumen ausgebildet hat. Freilich ist er in letzter Zeit zum Zauberlehrling geworden, der sich anschickt, eine neue, künstliche Welt zu bauen und die Natur, aus der er stammt, zu verlassen. Es ist fraglich, ob das gut gehen kann. Denn zu einer solchen Selbstständigkeit ohne und gegen die Natur ist der menschliche Geist gar nicht ausgebildet. Nicht einmal, wie die Natur wirklich ist, hat der menschliche Geist gelernt. Er stellt sich die Natur dreidimensional vor, weil das fürs tägliche Leben ausreicht. Seit Einstein wissen wir aber, dass diese Auffassung falsch ist. Die Fähigkeit des Gehirns ist also beschränkt auf das, was in all den vergangenen Zeiträumen zum Überleben notwendig war. Mir scheint, dass auch dieser Zweig der Biologie zu der Einsicht geführt hat, dass der Mensch nur ein Teil der Natur ist, ein Lehrling, eine Stufe auf dem Weg der Entwicklung der Materie. So ähnlich lautete ja auch die Schlussfolgerung, die man aus der modernen Gehirnforschung ziehen musste. Damit ist der Mensch sozusagen der Natur zurückgegeben. Er ist eingebettet in eine ebenso lange wie kontinuierliche Entwicklung, die ohne Übergänge sich zu immer komplizierteren Mustern entfaltet hat. Ich will zum Schluss die Frage stellen, ob sich aus dieser veränderten Sicht des Menschen und der Materie auch eine Veränderung in der religiösen Deutung der Welt ergibt. Drei mögliche religiöse Konsequenzen will ich hier andeuten. Die eine stammt von dem Mainzer Chemiker Hans Sachse. Auf einer Tagung, die dem Ursprung des Geistes gewidmet war, äußerte er die Ansicht, die höchste Ausprägung des menschlichen Geistes, er nannte sie das Bewusstsein, sei eigentlich unnötig. Jedenfalls sei diese höchste Stufe für das Überleben des Menschen nicht nötig gewesen. Wozu brachte die Evolution diese Stufe der Selbsterkenntnis und der Gefühle noch hervor? Er könne sich denken, meinte Hans Sachse, dass es zu dieser höchsten Stufe des Geistigen nur deshalb gekommen sei, weil ein Schöpfer gewollt habe, dass der Mensch ihn erkenne und teilhabe, bewusst teilhabe an seinem Schöpfungswerk. Eine andere religiöse Deutung hatte der englische Biologe Alistair Hardy in seinem Buch »Der Mensch, das betende Tier« gegeben. Aber er meint gerade umgekehrt, dass unser Geist gerade nicht ausreicht, das Göttliche zu begreifen, dass wir allenfalls mit dem Gefühl aufnehmen könnten. Daher sei Religion Gefühl und müsse es sein. Alistair Hardy wählt als Vergleich die Beziehung des Hundes zu seinem Herrn und meint, auch der Hund könne seinen Herrn nicht mit dem Verstand erkennen, sehr wohl aber mit dem Gefühl. Alistair Hardy weist außerdem darauf hin, dass die Gottesidee, die vor etwa 100.000 Jahren entstanden sei, als der Mensch begann, in Horden zu jagen, dass die Gottesidee damals für die weitere kulturelle Entwicklung sehr wichtig gewesen sei. So sei es kein Wunder, dass alle menschlichen Kulturen religiös gewesen seien. Und Alistair Hardy will daraus den wohl etwas kühnen Schluss ziehen, wenn die religiöse Haltung zum Menschen gehöre, so müsse ihr auch ein wirklich existierendes göttliches Objekt entsprechen. Mir selbst steht eine Deutung näher, die sich zum Beispiel am Schluss des Buches von Erich Jantsch, die Selbstorganisation des Universums, findet. Auch er sieht die Evolution als einen Prozess.